Laut Meldungen kam es jüngst in Südkorea ans Licht, dass eine wichtige Person des Blauen Hauses, die die Einführung der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher forciert hatte, der Onkel mütterlicherseits von Cha Eun-taek, dem der Frau Chaesun-sil-Ryan Anhänger gewesen war. Die Welt der Geschichtswissenschaft und die Pädagogen, die darüber empört sind, geben hintereinander Erklärungen ab und fordern die sofortige Einstellung der Einführung der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher. Auch die südkoreanischen Massenmedien kritisierten das Regime, das sich mit der Geschichtsverfälschung für die Verfassung der Geschichtslehrbücher nach dem Plan von Chaesun-sil einsetzte.